Hallo und herzlich willkommen zur 143. Episode der Wechselzonis. An meiner Seite der Adrian heute nur. Was heißt du? Ja, hi. Ja, heute nur zu zweit. Es reicht aber vollkommen aus, das geballte Wissen hier an meiner Seite. Naja. Nichtsdestotrotz, Adrian, das Traumfinale beim Super Bowl steht fest. Zumindest für uns. Ja, Chiefs gegen 49ers, ja, das haben wir so irgendwie prognostiziert, so ist es jetzt gekommen und ja, ich freue mich auf den Super Bowl am 2.2. und wir dürfen es jetzt auf einer riesen Leinwand das Ganze betrachten. Das wird richtig cool, ne? Also wir haben Tickets für Kinopolis in Gießen, da gehen wir mal zu dritt hin und bin mal gespannt. Ja, ich freue mich darauf auf jeden Fall auch schon und ich weiß gar nicht, wem ich da die Daumen drücken soll. Das wird auf jeden Fall ein Knaller. Ich konnte es gestern, konnte ich beide Spiele schön verfolgen in der Arbeit, weil ich Nachtschicht hatte. Also daher hat es ganz gut gepasst. Die Spiele waren echt klasse. Es war jede Menge Action drin. Obwohl ich beim zweiten Spiel eher dachte, so ein bisschen, das ist relativ früh entschieden. Aber war trotzdem dennoch cool. Und ja, so war es ja auch. So war es ja auch. Ja, am Ende kam ja noch ein bisschen ja Spannung an, aber gut. Egal. Ja, aber ich glaube, da haben 49ers so ein bisschen zurückgefahren. Ja, gut, hatten sie auch nicht mehr. Aber gut, hatten sie ja nicht mehr nötig, aber wie gesagt, verdient gewonnen, beide Mannschaften, denke ich. Und jetzt trifft eine der besten Defense auf eine der besten Offense. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dafür in zwei Wochen. Am 2.2. Für diejenigen, die das gerne verfolgen wollen, viel Spaß. Und vielleicht sieht man sich im Kinopolis in Gießen. Judy, ich wollte mal so ein bisschen auf meine vergangene Woche kommen, denn ich habe ein bisschen was Spezielles gemacht und du hast trainiert. Nee, gar nicht. Ich habe überhaupt nicht trainiert. Du hast gar nicht trainiert. Denn, nee, ich konnte gar nicht trainieren, denn ich habe eine Saftkur gemacht. Aha. Ja, das heißt, es gibt verschiedene Anbieter. Ich habe mir dann von so einem Anbieter habe ich mir so eine 500 Milliliter Flaschen, da gibt es 6 Stück für den Tag, also 5 Tage, am Montag angefangen und am Freitag warst du dann halt fertig. Du nimmst alle 2 Stunden ein, gut, wann du dann halt anfängst und dann, sagen wir mal, jetzt, wenn du um 8 anfängst, dann um 10, 12, 14 und so weiter. Und ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich sowas halt mal gemacht habe und ich war eigentlich nicht so drauf gefasst, was da mit mir passiert so ein bisschen, weil ich am Montag so die ersten 2 Säfte genommen hat und dann einfach so richtig tierische Kopfschmerzen bekommen habe und so nach Mittag wurde mir sogar richtig schlecht und es ging mir einfach ganz schlecht, also das muss ich sagen. Meine Freundin hat da auch mitgemacht, die hat aber von einem anderen Anbieter und der ging es einfach genauso, ja. Und in den Beschreibungen steht ja auch, man soll das, also der erste Tag ist nicht leicht und man sollte das am Sonntag halt am besten anfangen, ja. War jetzt vielleicht ein kleiner Fehler, aber nichtsdestotrotz. Irgendwie haben wir es überstanden. Der nächste Tag ging dann eigentlich schon besser. Ich hatte noch so leichte Kopfschmerzen. Aber ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass ich wirklich eigentlich auf den gesamten Tag gesehen wirklich keinen Hunger verspürt habe oder sowas. Also ich hatte jetzt keine, so dass ich irgendwie unbedingt was essen musste oder sowas. Also fast überhaupt gar nicht. Hatte ich am Mittwoch ich bin aufgewacht und mir ging es einfach total dreckig. Also ich dachte, ich werde krank. Von den Knien bis zum unteren Rücken tat mir einfach alles weh. Ich hatte einfach Gliederschmerzen. Ich konnte beim Aufstehen hat es mir schon wehgetan. Ich dachte, was ist denn hier los? Habe mich trotzdem mal in die Arbeit geschleppt. Auf dem Tag gesehen wurde es halt irgendwie auch nicht wirklich besser und habe irgendwie die Arbeit rumgekriegt, aber ich dachte, am nächsten Tag werde ich wohl dann krank sein. Irgendwie dachte ich, vielleicht hat das was mit der Kur zu tun, dass ich vielleicht so ein bisschen das Immunsystem runtergefahren hat oder so. War irgendwie ganz, ganz komisch. Aber noch was komischer war, ich bin dann am Donnerstag aufgestanden und ich war einfach wie, also wäre alles weg gewesen. Ja. Ich hatte dann halt doch so ein bisschen, die Nase lief noch so ein bisschen und ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein leichtes Halsdrücken, weißt du, als wird da irgendwie so, also zu Halsschmerzen bekommen, aber demnächst erst, sag ich mal so. Irgendwie, manchmal hat man das ja so. Und ich hab, na gut, hab so Dinge ausgeharrt, die dann noch kommen sollten, aber es kam einfach gar nichts. Hat dann am Freitag ging es dann eigentlich wie mir wieder richtig gut. Hab dann leider, also mein Plan war ja schon eigentlich zu trainieren, aber die ersten 2 Tage mit Kopfschmerzen und so war dann gar nicht so an Training zu denken. Am Mittwoch wurde ich dann, wie gesagt, diese Krankheitssymptome, die ich dann hatte. Und dann war auch schon die erste Stage von Tour de Suisse vorbei. Das war dann ein bisschen ärgerlich für mich. Konnte ich leider nicht fahren. Und ja, am Freitag war das Ganze dann eigentlich schon wieder vorbei. Und einfach war der Freitag so vom Hungergefühl irgendwie der schlimmste Tag. Ich weiß auch gar nicht warum, aber vielleicht auch darum, weil ich wusste, es ist jetzt so vorbei. Weißt du, so die letzten 2 Shakes und irgendwie am Abend hatte ich dann doch Hunger. Und ich dachte irgendwie, oh, jetzt irgendwie was essen wäre auch ja ganz cool. Aber ja gut, die paar Stunden hält man dann halt auch noch aus. Aber das Interessante, was ich jetzt so ein bisschen noch berichten wollte, war noch, was danach eigentlich passiert hat, weil ich muss sagen, ich hatte jetzt hier die letzten Monate, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe das schon öfters gemacht, dass ich zum Beispiel auf Kaffee mal verzichtet habe im Monat oder sowas, weil einfach dieser Konsum, den ich dann den habe, einfach viel zu hoch wurde, dass ich mir jetzt auf die Situation momentan war es dann so, dass ich mir 7 Kaffee am Tag verteilt reingezogen habe. Und wenn ich das dann, sag ich mal, ein bisschen eindämme oder nicht mehr nehme, dann fährt man das halt wieder so zurück. Und momentan, wir haben ja jetzt Montag, ja, trinke ich 2 Kaffee und das war es für den gesamten Tag. Was ich meine, das war genau dasselbe eigentlich mit dem Essen. Also ich hatte zwischen den Jahren war das dann so, dass wenn ich meinen Teller gegessen hatte, den ich da wirklich aufgegessen hatte und jemand hatte noch was und mir was angeboten, habe ich den meistens dann auch noch gegessen und so und dann, weißt du, hier noch dann Kuchen irgendwo und ja, das ist jetzt auch alles so ein bisschen komplett wieder runtergefahren. Also wir waren gestern bei meinen Eltern, mein Vater hatte Geburtstag gehabt letzte Woche und dann ein bisschen gefeiert und da hatte ich auch also den Teller, den ich da bekommen habe, gerade noch so essen können, dann war ich ja schon wieder voll und ja, das war es dann eigentlich so für den Tag verteilt. Also ich habe alles komplett so ein bisschen runtergefahren, was eigentlich ein ganz cooles Gefühl ist. Und so mit dem Endresultat von dem gesamten Ding bin ich eigentlich recht zufrieden. Also muss ich sagen, war eine coole Erfahrung. Und das ist eigentlich, was ich mir erhofft hatte, dass alles mal so wieder ein bisschen ja, nicht zu viel von allem bekomme oder zu viel essen dann, was ich meine. Also es über den Tag verteilt oder ständig diesen Kaffee trinken oder so. Ja, das alles ein bisschen zurück und ich bin schneller gesättigt und habe auch gar nicht so ein Verlangen nach Kaffee oder so momentan. Okay. Ja, ich hab jetzt lange überlegt, warum machst du das überhaupt? Also der Grund jetzt im Endeffekt ist der, dass du jetzt einfach gesagt hast, okay, irgendwie bin ich übersättigt vom allen, ich will das Ganze mal runterfahren und ernähre mich nur noch von Säften. Genau. Was übrigens eine Woche komplett vegan war, weil die ganze Säfte stand überall drauf, dass es vegan ist. Ja. Aber du hast sie dir nie selbst gemacht? Weil Nee, ich, wie man kann sie gesagt, ja auch selbst ja, klar. zubereiten. Ja, klar, man kann es auch selber zubereiten. Ich habe jetzt leider keine Safter hier oder sowas. Nee, wir hatten, wie gesagt, es gibt da ein paar Firmen, die sowas anbieten. Die schicken dir dann halt an dem Tag, also kannst du sogar sagen, wann du es haben willst, dann kriegst du es, sag ich mal, weil wie gesagt, die sind halt ja auch nicht ewig haltbar, ja. Sind ja frisch gepresste Säfte von denen. Ja, und da gibt es verschiedene Sorten. Wer Ja, sind also die? vor, ja, wie gesagt, es gibt verschiedene Anbieter. Ich kann jetzt gar nicht so sagen. Also wo habt ihr die her? Also ich meine, du hast ja die gekauft, also von daher kannst du auch den Namen nennen. Also wir machen jetzt Ja, keine also ich. Werbung. Du hast ja die Nee, Dinge also ich bezahlt. persönlich weiß jetzt nicht, wo meine Freundin ihre her hat, also wie die Firma heißt, das müsste ich jetzt mal nachschlagen, habe ich jetzt leider nicht gemacht, aber meine waren von Dean und David. Also die kennt man ja, das ist ja so eine Kette auch, wo man jetzt Salate und sowas bekommt. Ja, und die, weil bei uns hier im Outlet im Montabaur hat jetzt auch ein Dean und David aufgemacht, da war waren wir mal und da habe ich das gesehen. Da dachte ich mir, okay, und die hatten halt diese 500 Milliliter Flasche. Meine Freundin, die hat kleinere, die hatte dann so 330 Milliliter. Und ich war mir dann nicht sicher, ob mir das reicht für den Tag. So, weißt du, da wollte ich lieber die größeren nehmen. Und ja, die Sorten, die sie hatten, es gibt ja verschiedene. Ich hatte eine zum Beispiel, da war Apfel, Ananas, Orange und irgendwie so Acai oder wie das heißt. Dann war eine so mit Spinat, grünen Paprika und ja, also ja, eine war sogar mit so Cayenne-Pfeffer und Sellerie und so. Das ja, so verschiedene Säfte. War, wie gesagt, warum ich das gemacht habe, weil ich das eigentlich schon immer mal machen wollte, was ich meine. Also ich wollte schon einmal immer mal so eine Detox-Tour, so eine Entgiftung, wollte ich schon immer mal machen. Ich wollte das immer schon mal sehen, wie das ist. Und jetzt nach den Feiertagen war es einfach, sage ich auch mal, Zeit, das durchzuziehen, weil einfach zwischen den Jahren alles ein bisschen vom Konsum her zu viel wurde. Okay, aber 7 Kaffee am Tag ist schon sportlich. Also krass, habe ich mein Leben nicht geschafft. Ich halte das einfach so, dass ich wirklich morgens einen Kaffee trinke und hin und wieder mal nachmittags, wobei mir Kaffee nachmittags wirklich nicht mehr schmeckt. Also das ist komisch, aber ist so. Also mir schmeckt der Kaffee morgens. Ich trinke Kaffee jetzt ausschließlich auch nur mit Hafermilch und das schmeckt mir richtig gut. Aber nachmittags schmeckt er mir auch nicht mehr so wirklich. Ja, hin und wieder kommen ja halt Situationen vor, wo man da jetzt sich irgendwie einen Kaffee bestellt oder jetzt irgendwo Kaffee trinken geht oder so. Dann mache ich das, aber von zu Hause aus nicht. Also da trinke ich wirklich tatsächlich nur morgens einen Kaffee, das reicht mir. Und was Essen anbetrifft, ja, also das ist schon, ne, da gebe ich dir recht, also Weihnachten, ne, das, ja, wobei das hat sich bei mir auch so in Grenzen gehalten mit dem Essen. Klar hat man hier und da mal zugeschlagen, aber wenn man jetzt da irgendwie auch durchgehend trainiert und weiterhin seine Läufe macht und so weiter, dann finde ich, ist das alles noch im Rahmen. Wenn man jetzt irgendwie sich nicht mehr nach dem Essen bewegen kann, dann hat man wahrscheinlich ein bisschen zu viel gegessen. Aber was ich schon wirklich sehr, sehr lange mache und damit fahre ich auch sehr gut, ist, ich mache so eine Art intermittierendes Fasten. Das ist jetzt nicht wirklich intermittierendes Fasten, aber es ist halt so, dass ich nach 19 Uhr nichts mehr esse. Ja, und am nächsten Tag esse ich erst, wenn ich Frühdienst habe. Wir essen dann mit dem gesamten Team so um 9:30. Ne? Das ist dann halt meine erste Mahlzeit dann. Und wenn ich jetzt Spätschicht habe oder zu Hause bin, frei habe, dann esse ich auch so, ja, irgendwas zwischen 9, also ja, so rund um 9, nehme ich dann Frühstück zu mir. Hab dann also eine schöne lange Zeit, wo der Körper jetzt wirklich damit arbeiten kann und alles verdauen kann und so weiter. Und das mache ich eigentlich schon lange so. Also ich habe auch, aber auch da gibt's Ausnahmen. Ne? Also ich mache das jetzt nicht irgendwie so sklavisch, dass ich da jetzt tatsächlich sag, um Gottes Willen, ne, ich darf da jetzt nach 19 Uhr irgendwie nicht in ein Restaurant oder zu keinem Geburtstag oder sonst irgendwo, sondern ne, das sind die Ausnahmen, die dann ganz klar erlaubt sind. Ich nehme das jetzt einfach ja, recht entspannt, aber ich habe da schon so, ne, so in meinem alltäglichen Leben habe ich da schon so meinen Rhythmus und das passiert, das passt wunderbar. Das tut mir auch sehr gut, merke ich. Ja, von daher fahre ich damit ganz gut. Und das ist wirklich das, was ich eigentlich, ja, also was keinen, sage ich mal, schadet, ne? Wenn man jetzt zum Abend jetzt irgendwie das Abendessen nicht zu spät zu sich nimmt und ja, am nächsten, beziehungsweise und dann lange genug dem Körper die Zeit gibt, wenn man dann wieder mit dem Essen anfängt. Ich habe ja früher, und gut, das sind schon Jahre her, da bin ich nie ohne Frühstück aus dem Haus gegangen, ne? Auch wenn ich jetzt irgendwie Frühschicht hatte, ne? Da habe ich mir auch schon um 5 oder nach 5 schon mein Müsli reingezogen oder so. Das mache ich jetzt nicht mehr, ne? Also ich trinke morgens vom Frühdienst, trinke ich mal ein Glas Wasser oder 2, ne? Und das war's. Und danach gibt's halt Frühstück mit Kaffee und so und dann esse ich auch erst zu Hause und dann ab 19 Uhr gar nichts mehr. Und das ist echt, also ich fühle mich jetzt irgendwie nicht übersättigt, ich fühle mich aber auch nicht hungrig und ich habe auch keine Magen-Darm-Probleme oder sonstiges. Also von daher, ja, das passt soweit ganz gut. Wie gesagt, das ist jetzt kein intermittierendes Fasten, wie es im Buche steht. Aber ich sage jetzt einfach mal so, ne, so eine Art von, also, ne, so ab 19 Uhr nichts mehr essen und dann dem Körper wirklich so 13, 14 Stunden Zeit geben, alles zu verdauen. Klar kriegst du auch ab und zu mal Hunger, aber das ist auch nicht schlecht. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Hunger ist, ne, oder was weiß ich, einfach so und so, so Lust auf irgendwas mal zu essen, weil wir das so gewohnt sind, ne, ständig das Verfügbare irgendwie uns reinzuhauen. Von daher, so ein Hunger, so ein Hungergefühl, der geht ja nach einer kurzen Zeit weg. Und ja, von daher, das passt. Also ich fühle mich damit gut, ne, und so fahre ich das schon wirklich lange. So habe ich das für mich rausgefunden und so, ja, so funktioniert es gut für mich. Ja, das ist ja, wie jeder es für sich, sag ich mal, auch im Richtigen hält. Und ich meine, ob du es jetzt so machst, wie es im Buch steht oder nicht, da sagen wir ja eh immer, ist jeder eh individuell und muss für sich eh das Richtige herausfinden. Ich wollte nur mal zu dem Kaffeethema sagen. Ja, ich hatte das zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Spätschicht habe, das ist immer das Schlimmste. Da sage ich, da trinke ich morgens dann halt, wenn ich aufstehe, also ich habe dann immer so die letzten Tage habe ich so gemerkt, ey, jedes Mal, wenn ich aufstehe, mache ich direkt einen Kaffee an, Kaffeemaschine an, wird das ich erstmal einen Kaffee gedrückt, dann sitze ich hier so, mache mein Kram und dann, jetzt könnte ich nochmal einen Kaffee und dann, jetzt könntest du nochmal einen Kaffee, sondern hast du schon mal drei. So, dann fahre ich zur Arbeit und dann kommen die Kollegen, mit denen man Schichtübergabe macht und so, ey, komm, wir trinken noch ein Käffchen, dann trinken wir noch ein Käffchen. Dann kommen irgendwann im Laufe des Tages nochmal, Bock auf einen Kaffee und weißt du, so hat man dann auf einmal ganz schnell ein paar Kaffee so drinne. Und deswegen, das wollte ich halt auch mal wieder ein bisschen runterschrauben. Und zum Essen, da bin ich irgendwie, seitdem ich auch nicht mehr wahrscheinlich richtig regelmäßig laufen gehe oder so, bin ich so ein bisschen, habe ich das Gefühl, durcheinander gekommen, dass ich ständig irgendwie so wie so Heißhungerattacken hatte, weißt du, was ich meine? Also wir haben auch so einen dämlichen Automaten da, den hasse ich eigentlich, weil wenn es den nicht geben würde, wäre wahrscheinlich so auch weniger Probleme für mich. Aber weißt du, dann hast du so einen Automaten, denkst, ach komm, eigentlich könntest du hier das hier mal holen und so und dann ziehst du dir das und dann denkst, ach Mist, hättest du doch nicht gemacht. Ne? Naja, und dann hat das immer so einen Trott gegeben und ich hatte abends hing ich hier manchmal so keine Ahnung, um 9 so, da haben wir hier eine Serie oder Film geguckt und dann bin ich hier so rechts an den Süßigkeiten-Schrank und hab mal geguckt, was ich mir da rausholen konnte und so. Und so hat sich das immer weiter hochgeschaukelt. Und jetzt im Moment, also jetzt so die letzten 3 Tage, ich gucke da gar nicht hin, ich habe da überhaupt kein Verlangen danach und so. Das ist irgendwie alles so ein bisschen, wie gesagt, alles wieder runtergeschraubt. Das finde ich auch ganz gut und das versuche ich jetzt wieder das Level beizubehalten. Aber eigentlich wollte ich nur so ein bisschen so die Erfahrung erzählen, die ich hier die letzte Woche gesammelt habe. Vielleicht ist es ja mal ganz interessant. Ja, die Frage ist, was machst du jetzt damit? Ne? Ist das jetzt was du jetzt über ein paar Tage durchgeführt hast und dann lässt du sein, okay, dann ne, das Gefühl, wieder irgendwie übersättigt zu sein, ist jetzt weg und jetzt kehre ich wieder dazu, ne, was vorher war oder nehme ich da jetzt was von mit? Ne? Weißt du, hast du dir da jetzt irgendwie Gedanken gemacht, so in der Richtung? Also Gedanken eher weniger. Ich will jetzt versuchen, das zumindest jetzt so auf kleinerer Flamme, sag ich mal, beizubehalten, auch nicht mehr allzu schnell, weil ich bin immer ein ganz schneller Esser, weißt du, ich meine? Also ich ziehe mir das immer ganz schnell rein. Ich versuche jetzt auch mal ein bisschen währenddessen sowieso ein paar Päuschen zu machen, auch mal die Gabel kurz hinzulegen, mal auch ein bisschen vielleicht länger zu kauen oder sowas. Also jetzt wirklich nicht die ganze Zeit sich das Zeug reinzuziehen. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich damit weiter verfahre, weil ich selber erstmal gucken muss, wie das dann sein wird, wenn ich auch mal wieder mit dem Training anfange, weißt du? Und jetzt mal wieder ein bisschen länger läufst oder sowas, dann hast du dann halt bestimmt auch wieder mehr Hunger, was ich meine, das ist, da muss ich halt nochmal gucken, aber wie gesagt, momentan versuche ich das alles so nicht mehr, wenn ich, sag ich mal, eine Portion gegessen habe, dann versuche ich das dabei auch gut sein zu lassen. Okay, ja, interessant, ich meine, das Thema Ernährung ist ja eben ein interessantes, ne, für manche vielleicht auch sogar so religionartig oder so, Aber ja, ich meine, Tatsache ist ja so, und das hört man auch schon so oft, ne? Gerade jetzt haben wir gerade Weihnachten und Neujahr vorbei. Da eigentlich hörst du von jeder Seite, oh, ich war nur am Essen, nur hier und da und da eingeladen, Essen hier eingeladen, Essen zu Hause, so viel Essen und so viele Süßigkeiten. Und man hört ständig das Gleiche, ne, irgendwie. Aber ich denke mir dann da immer, ja, okay, aber ne, das ist jetzt so dahergesagt, aber machen sich die Leute auch so ein bisschen Gedanken, ne, jetzt irgendwie, weil sie scheinen halt da jetzt nicht so ganz zufrieden damit zu sein, ne, aber trotzdem irgendwie, ne, deshalb habe ich dich jetzt auch gefragt, ne, ob das jetzt irgendwas zu irgendwas führt, weil ich meine, im Endeffekt, bei mir, das mit diesen, nach 19 Uhr esse ich nichts mehr, kam aber auch so zustande, dass ich jetzt irgendwie, ich habe so das Gefühl gehabt, irgendwie, ich schlaf halt schlecht, wenn ich zu spät esse, ne, oder irgendwie, ja, also ich fand, abends habe ich mich dann halt, wenn ich abends was esse, habe ich mich halt nicht gut gefühlt, ne, und so weiter. Und dann habe ich mir das, ne, belegt und denke, okay, versuchst du mal jetzt irgendwie, ne, was weiß ich, 19 Uhr und danach nichts mehr essen, und hat dann irgendwann gut funktioniert und dann habe ich auch morgens die Phasen immer etwas verlängert. Ne? Ich meine, wie gesagt, wenn du in der Arbeit bist, dann wir essen da ja immer zusammen im Team. Da will man sich auch so ein bisschen anpassen. Aber ich denke, so 9:30 rum ist ja auch genug gefastet, ne? So in diesen, wenn man davon Fasten sprechen kann. Ja, also von daher, ich find das wichtig, ne, dass man da auch so Phasen hat, wo man dem Körper wirklich die Zeit gibt, alles zu verdauen, was man gegessen hat, ne? Weil immer im Endeffekt, wir sind ja den ganzen Tag bis spät abends irgendwie am Essen, stehen morgens auf und essen weiter, ne, oder trinken auch stark gesüßte Getränke oder so, ne? Also nicht alle, aber einige. Und ich finde, das ist wirklich sehr wichtig, ne, dem Körper da ausreichend Zeit zu geben, alles zu verdauen, auch so ein bisschen aufzuräumen, ne? Das ist ja nämlich das, was der Körper dann in so einer Fastenzeit dann auch macht, ne? Er räumt da auch so ein bisschen auf, ne? Auch hat auch jetzt Zeit, irgendwie da auch ne, das alles richtig zu verdauen, weil im Endeffekt, ne, wir essen, essen, essen und der Körper ist ja irgendwie nur am Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten, also dann halt der Magen-Darm-Trakt. Und ich finde so diese, wie alles eigentlich auch, ne, also es sollte Phasen geben, ne, wo wir essen, aber es sollte Phasen geben, wo wir halt nichts essen und dem Körper einfach die Zeit geben, es zu verdauen. Und diese 6, 7 Stunden Schlaf, die der ja, der Durchschnittsbürger hat, ne, sind ja mittlerweile noch nicht mal 8. Das ist zu wenig, finde ich, für die Menge an Essen, die wir da zu uns führen. Ja, zumindest wenn wir ja, das, was wir den ganzen Tag mal gestern durch den Kopf gehen lassen, und dann, wenn du mal bedenkst, du hast vielleicht um 8 das letzte Mal gegessen, stehst aber schon wieder um 5 auf und Ja, und dann trinkst du jetzt schon wieder einen Kaffee und so, das ist ja mit auch alles was der Milch, Körper. ne, was dann natürlich auch, ne, jetzt irgendwie Milch ist ja im Endeffekt auch kein Getränk so an sich, ne, sondern das ist ja auch ein Nahrungsmittel, ist ja kein Wasser. Ist ja, Eben. ja, also von daher, also ich finde so diese Ausgeglichenheit, ne, ist schon ganz wichtig, ne, also das ist, ich finde so dieses, wirklich dieses intermittierende Fasten, das ist schon wirklich was Vernünftiges, was Empfehlenswertes. Wie gesagt, ich mache das halt so in dieser Form. Ich habe das so ein bisschen an meinen Tagesablauf so angepasst und ich fühle mich damit echt gut. Also das passt wunderbar. Ja. Ja, aber das ist ja auch der Punkt. Also, wenn man jetzt, wie du vorhin sagtest, so zwischen den Jahren von mehreren, habe ich auch oft von da, oh, was wir alles gegessen haben und Ja. so, zwischen den Jahren und so. Wenn man da also auch vielleicht ein bisschen unzufrieden ist, dann muss man mal gucken. Gibt ja verschiedene Sachen, womit man mal vielleicht mal probieren kann, aber man sollte mal was wenigstens dann probieren, wenn man selber ein bisschen unzufrieden ist, ja, wie man gerade halt isst. Was halt immer, denke ich, eins der Hauptthemen für jeden Tag ist, den man bestreitet, sag ich mal. Also Essen ist ja ein großes Thema, quasi Ja, jeden klar, Tag. ist ja Ja, essentiell, ne? eben. Also ich meine, wir Eben. müssen ja essen, aber ich meine, viele essen einfach kopflos, ne? Und das ist genauso jetzt, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, aber bei uns an der Arbeit liegt auch immer irgendwelche Süßigkeiten oder so liegen da, ne? Und man greift einfach rein, ne? Da kann ich mich jetzt auch nicht von freisprechen, aber auch selbst da versuche ich da jetzt nicht sehr kopflos zu sein und da jetzt immer und immer und immer wieder bei jedem vorbeigehen, jetzt irgendwie reinzugreifen, sondern ne, ich nehme da was weiß ich, ein oder zwei Kekse, aber das war's dann auch. Ne? Also so ein bisschen, also zumindest mir geht es da so, so ein bisschen Selbstdisziplin ist für mich persönlich besser als diese Maßlosigkeit und nachhinein rumzujammern, so von wegen, ne? Ja, es ist so, also wie oft habe ich jetzt irgendwie, oh, jetzt habe ich eine ganze Schokolade gefressen, jetzt geht es mir so schlecht, jetzt habe ich Bauchschmerzen und so. Ey, da denke ich mir, sorry, also mein Mitleid hält sich in Grenzen jetzt momentan. Also, ne, also da geht es halt einfach darum, da so ein bisschen so diese Masslosigkeit entgegenzuwirken. Ja, ne, ich habe jetzt gerade so, muss ich schmunzeln, weil es einfach genau die Situation war, die jetzt auch so, auch nach dem, zwischen den Jahren sozusagen auch so ein bisschen das mit begünstigt hat, gerade wenn du Spätschicht hast, wenn wir jetzt Kunden haben oder so, die da sind, dann wird dann halt auch sowas ein bisschen aufgefahren und so und dann liegt das da halt, ja, wenn jetzt, sag ich mal, was übrig bleibt, dann wird das dann für die Belegschaft in den Pausenraum sozusagen gelegt und da bleibt eigentlich fast immer ein bisschen was übrig und dann schlägt man halt zu, so, weißt du, wenn ich jetzt dann da vorbeigehe und dann nimmst du so mal ein, zwei mit und dann geht man nochmal vorbei und nimmt wieder was mit. Ja. Und jetzt ist es halt gerade so, dass es mir eigentlich egal ist, so, weißt du, ich gehe einfach dran vorbei, ich will das nicht gerade so im Moment, ich brauch's halt nicht und das ist halt die Situation, die ich jetzt gerade so ein bisschen hervorrufen wollte und das ist halt, damit fühle ich mich gerade momentan sehr wohl und ich hoffe, dass ich diesen Zustand noch mal ein paar Wochen beibehalten kann, bis ich jetzt, also nicht, dass ich wieder auf so einem, keine Ahnung, so, soll ich sagen, dieses Fressen wieder, sag ich mal, komme, ja, weil wenn wir hatten jetzt so, ich sag mal, zwischen Oktober und Ende Januar ist also in meinem Privatleben sind da sehr, sehr viele Geburtstage, also wirklich sehr viele Geburtstage, wenn ich es nur grob überschlage, 12, ja, und dann kommen noch die Weihnachten und so dazwischen. Wenn du mal bedenkst, was an Kuchen und alles gegessen habe, so die letzten 3 Monate, das ist ja, also da war ich ganz froh, dass ich gestern so einen Kuchen gegessen habe und dann habe ich noch einen anderen, weil ich den probieren wollte, aber ich habe dann die Hälfte übrig gelassen, weil ich einfach wirklich gesagt habe, nee, brauche ich jetzt gerade nicht mehr, will ich nicht mehr. Und normalerweise bin ich halt jemand, der sagt, naja, wenn es auf dem Teller ist, dann esse ich es halt, ist auch fertig, was ich meine. Und da halt auch mal Nein zu sagen, ist dann halt auch mal ein gutes Gefühl, sag ich jetzt mal. Aber gut, kommen wir von intimidierenden Fasten und Saftkuren zu einem anderen Thema. Und zwar, was mich so ein bisschen interessiert, ist so dein Verlauf bei deinem Evil Single Street in Frankfurt. Denn du bist jetzt wieder ein paar Wochen, sind ins Land gegangen und du warst jetzt auch wieder ein paar Mal da. Und ich habe auch gesehen, du hast ein paar, Kommentare auf deine Läufe bekommen. Kannst du vielleicht da ein bisschen drauf eingehen? Ja, Every Single Street, jetzt sind es 4 Wochen rund, müssten sein. Jetzt haben wir 20. Januar. Ich habe so um den Zeitraum, um 20. Dezember, glaube ich, habe ich jetzt so das erste Mal, bin ich da gelaufen in Frankfurt. Es waren jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Läufe. Der längste war gestern, ein 30er. Europaviertel und Gallusviertel. Und ein Monat, ne, habe ich für diese 2 Viertel gebraucht. Und wenn man das jetzt sich mal auf der Landkarte anguckt, dann sieht das auch gar nicht so groß aus alles. Ne? Gerade so Gallus ist so ein bisschen zwar gedrängt, aber langgezogen, ne? Aber hat so viele kleine Strässchen und es ist schon wirklich. Das ist wirklich ein hochkonzentriertes Laufen ist da erforderlich, sage ich mal so. Europaviertel ist da, fand ich jetzt etwas einfacher, was das angeht. Das ist jetzt alles neu, da sind die Straßen auch anders angeordnet. Das ist auch so ein interessanter Punkt, ne, den man da jetzt irgendwie so erkennt, wenn man das so nacheinander abläuft. In Europaviertel, die Straßen sind wirklich gerade, ne, und da geht es halt links in der Straße, da geht es rechts in der Straße ab. Und im Gallusviertel, also das ist wirklich, da gibt es sehr viele kleine Sträßchen, sehr viele kleine Sackgassen, viele Gabelungen, ne? Also das ist ganz, ganz andere Anordnung der zwei Viertel in Frankfurt. Aber es macht mega Bock. Es ist genau so, wie ich es mir das vorgestellt habe. Kann ich nicht anders sagen. Zu den Kommentaren, die du erwähnt hast, da kommen immer wieder mal so Fragen, auch jetzt privat bekomme ich auch hin und wieder da jetzt auch irgendwie so auch paar Fragen, geradezu, dass du, wie lange ich das machen will, beziehungsweise wie lange so eine Aktion dauert, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich mache mir da auch keinen Stress. Ich meine, ich habe ja, bin ja letzte Woche zum Beispiel zweimal gelaufen, weil ich jetzt die Woche frei hatte. Davor 2 Wochen gar nicht, weil das arbeitstechnisch und sonst auch familiär nicht gepasst hat. Also das ist immer sehr schwer vorauszusehen. Ne? Komme ich da jetzt irgendwie nach Frankfurt, kann ich da laufen oder nicht? Aber wie gesagt, ich habe da ja keinen Zeitdruck oder sonstiges. Ne? Also auch wenn das jetzt irgendwie über das Jahr 2020 hinaus dauert, dann ist das halt so. Ne? Also das stört mich dann jetzt im Endeffekt auch nicht. Macht aber wirklich, wirklich viel Spaß. Und ich habe da auch eine Frage bekommen, ob das Ganze jetzt irgendwie, ja, durch den ganzen Verkehr, durch die vielen Passanten, durch den ganzen Stress und so weiter, und ob das jetzt irgendwie nicht so, ja, das Ganze jetzt einfach nicht so anstrengend ist. Ne? Ich finde es nicht, weil, wie gesagt, also ich bin darauf vorbereitet. Ich weiß, dass ich, ne, also wenn ich jetzt sowas in Frankfurt machen will, dann werde ich jetzt nicht auf leere Straßen treffen, sondern ganz im Gegenteil. Wobei gestern war gestern war ja Sonntag, ne, und es war relativ früh, als ich losgelaufen bin, und es war schon, die Straßen waren noch recht leer. Auf der Mainzer Landstraße war schon um 8 Uhr schon so ein bisschen Verkehr, aber ansonsten war es schon sehr entspannt. Die anderen Läufer, die waren schon, da war schon einiges an Autoverkehr und an Passanten und so weiter. Aber ich weiß, worauf ich mich da einlasse, und von daher stört mich das wirklich gar nicht. Weil es gehört ja dazu, ne? Das ist jetzt irgendwie kein Wettkampf. Es geht auch nicht darum, das in kürzeste Zeit zu schaffen. Es geht auch gar nicht darum, die kürzesten Wege zu finden oder so. Mir geht es einfach darum, ja, natürlich zum einen das Ganze halt zu schaffen, jede Straße abzulaufen, aber auch diese ganzen Viertel kennenzulernen. Ne? Also das war gesagt, das war schon, ich habe da schon so ein paar interessante Vergleiche jetzt gefunden. Ne? Europaviertel ist ein ganz neuer Viertel, wo jetzt auch sehr viel gebaut wird. Übrigens waren da auch super Straßen gesperrt, wo ich nicht laufen konnte, ne? weil da gebaut wird und die Straße da einfach komplett gesperrt ist. Muss ich mal schauen, ob ich das im Nachhinein noch nachhole. Aber werde ich ja wohl, ne? Sonst bleibt da ja was übrig. Und Gallusviertel ist halt ein sehr alter Viertel. Ne? Also Häuser sind zum Teil sehr alt, viele Kopfsteinpflasterstraßen. Also der Vergleich, der könnte da jetzt wirklich nicht verschiedener sein zwischen den. Ne? Und es geht einfach darum, sich da aufzuhalten, sich nochmal das Ganze anzuschauen. Es geht auch irgendwie nicht jetzt mit einer 5er-Pace oder noch darunter da durchzupitzen, sondern einfach sich auch ein bisschen Zeit zu lassen für das Ganze. Na, mir geht es ja nicht nur darum, die Straßen abzulaufen, sondern ja, einfach Frankfurt genauer kennenzulernen. Na, also viele Straßen kannte ich so schon jetzt in diesen 2 Vierteln noch überhaupt nicht. Na, also das viele Gegenden da oder die ein oder andere Gegend habe ich ja noch nie gesehen. Und das wird wahrscheinlich so weitergehen. Und das ist das, was mir halt am meisten dabei Spaß macht, ne? Da diese Entdeckung dazu zu machen und zu schauen, ne? Wie, ja, was wohnen da für Leute im Gallusviertel? Wie sind denn die Häuser gebaut? Ne? Genauso Europaviertel und so. Ne? Und das ist so das Coole dabei. Ne? Das hat jetzt weniger einen sportlichen Aspekt, sondern eher so einen abenteuerlichen. Ne? Und das macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ja, ist auch irgendwie, da geht auch der Sinn verloren, wenn man, glaube ich, da so durchpäst, einfach nur um die Straßen gelaufen zu sein. Ja, also das ist nicht der Sinn von Every Single Street. Ne? Und das habe ich ja damals schon in der Episode halt in Gießen gesagt. Es geht darum, halt eine Stadt zu entdecken. Ne? Und selbst in Gießen habe ich da Sachen entdeckt, obwohl ich hier lebe in Gießen und so. Und trotzdem kannte ich da jetzt ein paar Sachen nicht. Und Gießen ist ja auch gar nicht so groß. Und in Frankfurt wird das ja umso krasser sein, das Ganze. Ne, und von daher, wenn man einerseits weiß, worauf man sich anlässt, dass es halt eine Großstadt ist und dass da viel Verkehr ist und viel Passanten, aber einfach sich darauf einlassen und einfach das Ganze mal genießen, ne? Einfach auch mal, ja, wenn es sich ergibt, auch mal mit Leuten ins Gespräch kommen. Das war gestern auch der Fall. Ne? Ich bin da an so eine Trinkhalle, da gab es ja, weil da in Gallusviertel gibt es ja viele Fabriken, Und da gibt es viele so diese kleine Butchen, ne? diese Trinkhallen. Und da war auch so ein älterer Herr mit einer Frau Sonntagmorgen. Da habe ich mir auch nochmal schnell eine Dose Cola geholt bei denen und auch mich mal kurz mit denen unterhalten. Und das finde ich so das Coole dabei, weißt du? Einfach mal auch so ein bisschen in Gespräch zu kommen mit den Leuten, ne? So, sich mal ein bisschen mit denen unterhalten, mal ein bisschen, ja, einfach mal das Ganze etwas näher kennenzulernen. Ja, ich glaube, das ist halt auch immer ganz gut, wenn du dann, ja, wenn man so die Strecken anguckt, sieht man ja auch, dass die Straßen halt öfters hin und her läufst, also wenn da Leute wahrscheinlich erstmal verwundert gucken und manche dich auch auf deinem Weg fragen, ob du den Weg suchst, fragen, da kommt man halt, glaube ich, auch ganz gut ins Gespräch und was du halt hier überhaupt tust, so, ja, ich meine, viele wird das, die werden wahrscheinlich den Kopf schütteln, wenn sie das erzählst, was du da gemacht hast. Ich überlegte gerade, ob du, meintest du ein Späti oder, also. Wen meinte ich? Was meinst du? Mit den Trinkhallen, meintest du dann Späti oder? Also das so, ja, wie so Späti? Sagen. Späti? Der Begriff also, ist mir nicht bekannt. Ja. Nee, okay. Nee, Trinkhallen, das steht ja auch drauf, Trinkhalle. Und das okay. Ist halt so, in Gallusviertel, das ist ja, das grenzt so, also da ist ja die deutsche Bahn, ne? Beziehungsweise das Haupthaus steht ja im Europaviertel, aber Teile sind auch, ziehen sich bis in Gallusviertel. Und gibt es ja auch viele kleine andere Fabriken, keine Ahnung, was das für Fabriken jetzt dann im Endeffekt waren. Und daneben stehen immer so kleine Büttchen. Ne? Also so sieht aus wie ein Kiosk. Aber der hat nur Getränke. Und es war morgens irgendwie so um 8:45, kurz vor 9. Und ich habe gesehen, die stehen davor, die Tür war offen und ich war ja schon eine gute Stunde unterwegs und ich hatte nichts dabei, ich hatte nur Geld dabei, ich nehme da nie was, ne? Wenn, dann hole ich mir da was in der Stadt. Und dann bin ich angehalten und hab nach einer Cola gefragt, ob die eine Cola für mich hätten und so. Und dann habe ich die Cola da halt getrunken, so ein, ne, paar Schlücke. Und dann habe ich mich mit denen nochmal einen Moment unterhalten, ne, dabei. Ja, so. Aber darauf lasse ich es, ja, darauf kommt es mir auch an, ne? Also auf solche Sachen, solche Sachen sind mir da auch wichtig. Also ich will da jetzt nicht einfach, ja, wie gesagt, so durchballern durch die Stadt und Hauptsache schnell, schnell, schnell und Hauptsache, ne, alles so schnell wie möglich erledigen. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache. Ja, dann sind wir mal gespannt, wie lange du noch brauchst und was du sonst so zu erzählen hast und was du noch erlebst. Weil ich glaube, so in die heißen Viertel kommst du noch. In die heißen Viertel komme ich. Ja, wobei ich habe auch, also der Gallusviertel, der grenzt ja auch von der einen Seite schon so ziemlich am Bahnhof Viertel, sag ich mal so. Also da bin ich schon so nah dran gekommen und es wird nicht lang dauern, dann bin ich wohl auch da in dieser Gegend. Ja, bin ich mal gespannt, was da so alles auf mich wartet. Ja, schauen wir mal. Genau. Gut, dann, wie gesagt. Ach so, eine Sache fällt mir gerade ein, wo gerade vom Bahnhofsviertel erzählt haben. Ich bin ja gestern an Skyline Plaza, so irgendwie, die habe ich auch so gestreift und da kam auch so ein bisschen so die Erinnerung von dem Frankfurter Marathon, wo ich auf euch gewartet habe und euch getroffen habe und auch den Daniel und so weiter. Also das, da die Straße bin ich auch gelaufen, aber entgegengesetzt. Ne? Hm. Ja, da weiß ich ganz genau, wo du warst. Ja. Judy, wir haben noch ein ganz cooles Thema. Wir haben uns schon im Vorfeld so ein bisschen drüber unterhalten, aber wir haben dann das Gespräch abgebrochen und gesagt, das ist gutes Podcast-Material, deswegen wollen wir hier doch mal darüber diskutieren. Du hattest die letzten Tage, hattest du mal Instagram einen Post in deiner Story gehabt, dass die... Das war ein Wechsel, ja, zu einem Podcast-Account, nicht in meinen privaten. Ja. Ja, auf jeden Fall hast du ja so einen Post gehabt, dass die Carbon-Schuhe, sage ich jetzt mal allgemeiner, die Nike Vaporflies, demnächst Verbote wahrscheinlich bekommen. Ja, wird so gemutmaßt, ne? Also ich weiß nicht, wer alles das von den Hörern schon vielleicht gesehen hat bei uns in Instagram auf Instagram. Das, wie gesagt, habe ich mal reingepostet, fand ich halt sehr interessant, kam auch sehr zufällig drauf. Und zwar gab es einen Artikel, dass die Nike Vaporfly, die, also es wird hier namentlich die Birgit Koskay genannt, ne, die den Rekord von Paula Radcliffe gebrochen hat. Also es geht in erster Linie um sie, dass die Schuhe, was sie getragen hat, ne, dass es steht aus, dass sie verboten werden sollen, beziehungsweise in der Form, in der sie jetzt bestehen, verboten werden sollen, mit der Dicke der Sohle, mit der Carbonplatte. Es wird spekuliert, beziehungsweise es gibt ein Gremium oder ne, irgend so eine Gruppe von Leuten, die jetzt dabei sind, irgendwie zu überprüfen, inwieweit die Schuhe dann weiterhin zugelassen wird, beziehungsweise es sollen sogar Verbote ausgesprochen werden, gerade für die Profis, die Schuhe zu tragen. Es kommen wahrscheinlich neue Gesetze, wenn man das so sagen kann, ne, wenn man da von Gesetzen sprechen kann, oder Richtlinien, ne, wo es dann genauer geschildert ist, wie dick die Sohle sein darf und ob Carbonplatten benutzt werden dürfen oder nicht. Da dürfen wir gespannt sein, was da halt so alles in diese Richtung kommt. Ja, spannendes Thema. Wir hatten dieses Thema Nike Vaporfly schon oft bei uns im Podcast. Ist halt so, ne, so, also entweder oder, ne? Die einen lieben es, die anderen hassen es. Hey, das ist mit Doping doch genauso. Naja, also ja, guter Vergleich, fand ich. Ja, ja, gut. Aber jetzt nicht bei den Age-Groupern. Ja, ja, nee, also ich meine, klar, also wie du sagst, das ist für mich ist es aber auch so ein Thema wie Doping. Also ich meine, es ist natürlich ein Grenzfall, sage ich jetzt mal, aber für jemanden, der die Schuhe selber benutzt hat, ist es auch vielleicht ein bisschen komisch, das jetzt so zu sagen, aber ich finde so langsam, ich kann den Ludwig da ganz gut verstehen, weil damals, als ich sie oder als sie rauskam, hatte ich auch gar nicht so, wie soll ich sagen, den Weitblick, dass ich jetzt sagen kann, wo es jetzt hingeht. Ja? Und es wird ja jetzt immer extremer. Und ich sag mal so, wenn nicht jeder Schuhhersteller auf diesen Zug mit Carbonplatten aufspringt und sonst was und dann ja, werden erstens die Schuhe übermaßen teuer verkauft, also die Schuhe kann sich ja auch nicht jeder, sag ich mal, leisten oder will sich auch nicht jeder leisten, das ist ja auch wieder ein großes Thema und zweitens ist es dann halt auch sowas, wo ich dann sage, ich weiß gar nicht, ob das für jedermann Schuhe sind, also sind das dann Schuhe, die auch wirklich jeder tragen kann, weil jeder hat ja auch verschiedene Laufstile, weißt du, ich meine, das sind ja wirklich Schuhe, die, glaube ich, so ein bisschen einen sauberen Laufstil auch verlangen. Ja, deshalb, und das steht auch in dem Artikel drin, ne, wird jetzt auch untersucht, inwieweit sich das auf die Gesundheit gerade der Altersklassenathleten auswirkt, gerade für die, die sonst eigentlich über die Ferse abrollen. Ne, das ist ja quasi in diesem Schuh, ich weiß nicht möglich, das kannst du besser beurteilen, ich habe die Schuhe noch nie angehabt, also angehabt hatte ich schon, aber nie gelaufen, aber da wird es ja eher so darauf gezielt, beziehungsweise der Schuh, der gibt dir so die Richtung vor, ne, dass du eher so mit der Mittelsohle aufsetzen sollst, und da wird halt untersucht, ne, weil inwieweit das jetzt irgendwie gesundheitsschädlich ist, weil du wirst quasi zu einem Laufstil gezwungen, ne, so mit dem Schuh. Ja, dürfen wir gespannt sein, was da jetzt kommt. Also das war was, und das habe ich auch schon mal früher gesagt in einem Podcast, das war was, was ich auf jeden Fall auch erwartet habe. Ne, da hatten wir damals den Vergleich zu den Schwimmanzügen, die dann auch irgendwann verboten wurden im Schwimmsport. Es könnte ähnlich ausgehen hier, wer weiß. Ne? Aber noch eine interessante Geschichte, die auch in dem Artikel steht, davon wusste ich bis jetzt gar nichts. Es werden nämlich auch Laufspikes untersucht für die Sprinter. Und zwar gibt es jetzt die Befürchtung, dass bei den kommenden Olympischen Spielen in Tokio auch die 100 Meter Bestzeit von Usain Bolt, und das steht tatsächlich so in dem Artikel, von jedem Durchschnittsläufer überbieten werden könnte. Da bin ich mal gespannt. Also, musste ich mal, oder ich würde mal im Internet mal ein bisschen stöbern nach den Laufspikes, was das für Laufspikes sind, dass jede durchschnittliche die Zeit von Usain Bolt angreifen könnte. Das ist ja auch schon ziemlich krass. Aber man kann annehmen, dass, ja, ich weiß nicht, die Veranstalter oder die ja, keine Ahnung, ob jetzt die Schuhhersteller selbst, aber viele kriegen wohl da so ein bisschen kalte Füße jetzt, auch in Bezug auf Olympische Spiele in Tokio, ne? Das ist interessant, was da gerade so alles passiert. Und könnte sein, dass da jetzt irgendwelche Regeln oder Gesetze jetzt gezwungenermaßen demnächst kommen, ne? Beziehungsweise auf jeden Fall vor den Olympischen Spielen noch rauskommen sollten, dürften. Ja, das ist aber auch ein schwieriges Thema. Ich würde mal sagen, wenn jetzt hier in Tokio da irgendwelche Bestmarken im Laufsport fallen, einen nach dem anderen, dann ist es halt, glaube ich, auch nicht im Sinne des Betrachters, wenn die Schuhe die Geschwindigkeit vorgeben, was ich meine. Also es ist halt auch irgendwo, ist es ja immer noch der eigene Körper, der das dann halt aufbringen muss. Und wenn du dann halt so eine erhebliche Erleichterung bekommst, dann ja, würde ich sagen, ist das vielleicht auch ein bisschen kontraproduktiv. Und da, wo es vielleicht jetzt schon in den 2 Jahren, wo diese Carbon-Schuhe draußen sind, oder 3 Jahre, die ist jetzt, glaube ich, 2, 3 Jahre wird schon irgendwie sein, die ist jetzt draußen, ist so eine erhebliche Steigerung auch gibt. Also da ist, das ist schon ein bisschen erschreckend. Wenn das jetzt wirklich so einen Automatismus annimmt, dass die jetzt noch schneller werden und Läufer, die, also ich denke mal, das sind dann normale 100-Meter-Läufer locker an eine Zeit von dem besten oder von dem schnellsten Mann der Welt rankommen, dann ist das erschreckend. Ja, sehr, sehr erschreckend. Ja, schauen wir mal, was da so alles kommt. Genau. So, Dille, dann werden wir mit Adlers Augen da hingucken und sind gespannt, was in Tokio alles passiert. Ist ja auch nicht mehr allzu lange hin. Das Jahr hat zumindest angefangen, in dem stattfindet. Was auch noch in diesem Jahr stattfindet, beziehungsweise stattfinden wird, ist der erste Kölner City Triathlon. Und der ist am 5. 6. September 2020. Wir nehmen heute am 20. Januar auf und am 21. Januar, also morgen, öffnet die Anmeldung. Also man kann sich ab morgen anmelden für den Kölner City Triathlon, der jetzt neu ins Leben gerufen worden ist, und der wird von den vom Köln Marathon, von dem Veranstalter auf die Beine gestellt. Also vielleicht erinnert sich der ein oder andere an unsere Folge, wo wir schon mal über den Köln Triathlon gesprochen haben letztes Jahr. Das war auch eine Farce, aber ich denke mal, mit einem, ja, mit dem neuen, ja, wie soll ich sagen, der das, mit dem neuen Veranstalter, der wird das besser funktionieren. Und ja, wer Bock hat, ab morgen ist auf, meldet euch an. Wenn ich da nochmal reingrätschen darf, also du hast es schon richtig gesagt, ne? Also der Veranstalter ist der Veranstalter des Kölner Marathons, ne? Also jemand schon mit Erfahrung, jemand, der weiß, was er tut, ne? Das war nämlich letztes Jahr, war das ein einziges Fiasko, ne? Also das ist ja nicht der gleiche Veranstalter, das ist jetzt ein neuer Veranstalter. Morgen kann man sich anmelden, was halt natürlich sehr blöd ist, und das finde ich irgendwie, ja, hatte so ein bisschen Nachgeschmack, ne? Also man kann sich ab morgen anmelden, aber die Strecken, die stehen noch nicht fest. Die Strecken werden noch bekannt gegeben. Also ich melde mich zu keinem Wettkampf, wo noch keine Strecken feststehen. Also das, weißt du, ich meine, ich will mich ohnehin jetzt nicht anmelden jetzt für den Kölner Triathlon, aber also ich würde mich aber für keinen Wettkampf anmelden, wo ich jetzt nicht weiß, wo es stattfindet. Deshalb finde ich das jetzt auch hier so ein bisschen, ja, so ein bisschen vorschnell. Ich weiß gar nicht, ich habe mich nämlich gar nicht jetzt so drum bemüht. Weißt du, ob es da eine Seite gibt von denen? Ja, also ich bin auf der Seite. Es gibt ja die alte Köln-Triathlon-Seite. Das ist aber die alte. Das ist jetzt, das ist nicht die neue von den Veranstaltern von Köln-Triathlon. Das ist, das ist noch die. Also die ganz alte von Willpower Races heißt der alte Veranstalter. Also ich bin jetzt hier auf einer Seite von kölnmarathon.de/triathlon/ und ein paar komische Zeichen. Ich werde das auf jeden Fall in die Shownotes verlinken, da könnt ihr gerne mal drauf gucken, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht viel, außer rechts sind 3 Fahrradfahrer auf einem schönen Radweg. Links steht Köln City Triathlon, powered by Köln Marathon. Okay, dann ist das die richtige Triathlon in Köln. Triathlon in Köln am 5. 6. September 2020. Bleiben Sie auf dem Laufenden, verpassen Sie keine News mehr. Bla bla bla. Kannst du deine Dings anmelden? Also hier deine mit deiner E-Mail-Adresse kannst du dich auf dem Laufenden halten und dann drunter steht Online-Anmeldung startet Mitte Januar. Und ich denke mal, ab morgen wird die Seite auch freigegeben. Was man dann zu sehen bekommt, weiß ich nicht, weil irgendwie muss man sich ja anmelden. Hier kann ich ja nur meine E-Mail hinterlassen. Wie gesagt, ich werde das in die Shownotes packen, da könnt ihr gerne mal drauf gucken. Ich habe die Seite über einen anderen, über Streamark habe ich das gefunden. Deswegen, ich war da heute mal drauf und da habe ich das gesehen, dass man Ja. sich online anmelden kann und von da aus bin ich dann quasi auf den Link gekommen. Okay. Naja, gut, Ja. schauen wir mal. Also, wie gesagt, also der Veranstalter ist halt jemand, der weiß, was er tut, weil er schon seit wirklich, keine Ahnung, 20, über 20 Jahren schon Köln-Triathlon veranstaltet. Und ich muss sagen, ich bin den ja jetzt schon auch zweimal gelaufen und der ist ja auch schön. Also ich meine, die Strecken, die geben die sich auch Mühe und so. Also sie wissen schon, worauf man Wert legt. Aber ich verstehe deinen Einwurf zu 100%. Ich würde mich jetzt auch nicht anmelden. Also ich sag mal so, wenn jetzt nicht, das ist also der schlimmste Termin für mich, den es überhaupt gibt, weil da sollte man so langsam, würde ich gerne den Umzugswagen bestellt haben und so, so in die Richtung, solltest du zu der Zeit mal bei uns gehen. Deswegen steht das für mich in keinster Weise zur Debatte, aber wenn jetzt sowas nicht wäre, und ich hätte Bock auf den und den habe ich auf jeden Fall Bock und vielleicht ist nächstes Jahr für mich auch ein Thema. Dann muss ich sagen, wenn ich die Strecke nicht kenne, weiß ich auch nicht. Also irgendwie, muss ich sagen, schaut man ja auch auf die Strecke, bevor man sich anmeldet. Wie Eben, sieht's da also aus? Was macht man? das Also ist, was? das ist der Punkt, der jetzt, der mir persönlich halt wichtig ist. Ne, also ich melde mich jetzt nicht für den Köln-Triathlon an, weil er in Köln irgendwie stattfindet, weil ich will ja auch eine attraktive Strecke haben. Ne, und ich will ja wissen, wo es lang geht und so weiter. Ist die Strecke hügelig? Ist die Strecke flach? Findet das Laufen mitten in der Stadt oder irgendwo außerhalb statt? Wo wird geschwommen und so weiter? Also weil will man Wo alles. startet man? Wie ist die Wechselzone? Ja, das Ja. ist halt, gerade im Triathlon ist das ja auch immens wichtig. Also hat man zwei Wechselzonen, gibt es nur eine und das sind ja auch alles Themen, die man bei einer Anmeldung mit einbezieht. Von daher Ja, schwierig, aber. schon etwas finde ich verfrüht irgendwie, ne? Also da würde ich sagen, ey, ne, bleib doch mal ein bisschen ruhig und macht erstmal die Seite fertig und die Strecken und ne, alles vernünftig und dann kann man sich anmelden. Aber okay, gut, schauen wir mal. Wie gesagt, also der Veranstalter ist auf jeden Fall jemand, der weiß, was er tut und das gibt auf jeden Fall Ja. Hoffnung Eben. für Köln Triathlon. Wir werden dranbleiben für euch. Sehr schön. Okay. Also, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hiermit. Außer das noch was? Nee, ich habe nichts Super. mehr. Dann würde ich sagen, schön weiterstrampeln. Fahrt mal ein bisschen Tour de Swift. Ab heute ist Bologna dran Nee, und nicht da. Bologna. Ich habe auch gedacht, dass es Bologna ist, aber ne, das ist in Vatopia fährt man heute, ab heute. Echt? Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja. Ich hatte voll Bock da drauf. Ah, gut. Egal. Naja, Pech gehabt. Dann fahrt heute mal Watopia. Das nächste wird wahrscheinlich Bologna sein, hoffe ich doch. Denn vielleicht sieht man sich da. Viel Spaß noch. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.